Abschnitt 16 aus Mümmelmann. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Mümmelmann von Hermann Löns. Hasendämmerung. Jans Mümmelmann, der alte Heidhase, lag in seinem Lager auf dem blanken Heidberg, ließ sich die Mittagssonne auf den billigen Balg scheinen und dachte nach über Leben und Tod. Sein Leben war Mühe und Angst gewesen. Aber dennoch fand er, dass sein Leben köstlich gewesen war. Auf grünen Feldern hatte sich seine Jugendzeit abgespielt. Seine Jünglingsjahre hatte er im Walde verlebt. Die Jahre seiner männlichen Reife verbrachte er in der Heide, nachdem ihm Feld und Wald Menschenhass gelehrt hatten und nur, wenn sein Herz sich nach Zärtlichkeiten sehnte, verließ er die Öde. Da lebte er, ein einsamer Weltweiser. Die Äsung war mager, aber es stand nicht wie beim Klee im Felde und bei der üppigen Wiese im Walde die Angst bleichwangig und schlotterbeinig immer neben ihm. In Ruhe und Frieden konnte er da leben, sorglos im feinen Flugsande des Heidhügels die rheumatischen Glieder baden und dem Gesange der Heidelerchen lauschen. Mümmelmann fand heute aber doch, dass er etwas Abwechslung in seine Nahrung bringen müsse. Keine Philosophie der Welt tröste den Magen und keine Weltweisheit befestigte die Appetitlosigkeit. Beim Dorfe gab es jetzt schon junge Roggensaat. Auch brauner Kohl war da, ferner Apfelbaumrinde, etwas ganz Feines. Und der Klee war schon hoch genug, an den Gräben wuchs allerlei winterhartes Kraut. Mümmelmann lief das Wasser hinter den gelben Zähnen zusammen. Allerdings, so ohne Gefahr ging ein Diener beim Dorfe nicht ab. Fast immer stöberten Wasser oder Lord oder Widu oder Hektor oder ein anderer dieser scheußlichen Köder im Felde herum. Der Jagdaufseher hatte im Felde überall Tellereisen und Schwanenhälse liegen und der Jagdpächter hielt sich immer in der Nähe des Dorfes mit seinem Schießknüppel auf. Er war ein bisschen sehr dick und hatte eine trockene Leber, so dass er sich nicht gern weit vom Kruge entfernte. Aber schließlich, was kann das schlechte Leben helfen, dachte Mümmelmann. Einen Tod sterben wir Hasen ja doch nur, und besser ist es im Dampfe dem guten Schützen sein Kompliment zu machen, als vor Altersschwäche den Schnäbeln der Krähen zum Opfer zu fallen. Und so machte er sorgfältig Toilette und rückte erst langsam, dann schneller gen Knubbendorf, wo er bei tiefer Dämmerung ankam. Es war eine gemütliche Nacht, der Schnee war weich und trocken, die Luft windstill, die Kälte nicht zu stark und der Himmel bedeckt, so dass Jans und die anderen keine Angst zu haben brauchten vor dem alten Krischan, dem armen Häusler und Besenbinder, der mit seinem verrosteten Vorderlader bei hellen Nächten hinter dem Misthaufen auf die Hasen lauerte. Es gab ein langes Begrüßen und Erzählen, und so kam es, dass Jans völlig die Zeit verpasste und erst lange nach dem ersten Hahnenschrei, als der Tag schon mit rotverschlafenem Gesicht über die Geest stieg, nach seiner Heide zurückhobbelte in Bekleidung eines jungen, strammen Moorhasen, Ludien Flinkpfot, seines im letzten Herbst bei dem großen Kesseltreiben im Feuer gebliebenen Freundes Sohn. Den hatte er bewogen mitzukommen. Er wollte ihn erziehen und als Erben einsetzen. Als sie aber an den Heiderand kamen, da stutzten sie und machten Menschen, denn vor ihnen zappelten im Frühwinde lauter bunte Lappen. Voller Angst liefen sie zurück und scharrten sich, nachdem sie erst viele Haken geschlagen und Wiedergänge gemacht hatten, in einen mächtigen Brombeerbusch bei den Fischteichen ihr Lager. Inzwischen war im Dorfe großes Leben. 30 Männer waren gekommen, bis an die Zähne bewaffnet, schrecklich anzusehen in ihrem Kriegsschmuck. Sie waren in den Krug gegangen, aßen und tranken, was es gab, machten sich mit Pfeifen und Zigarren und auch sonst blauen Dunst vor, prügelten ihre Hunde, die sich bissen, kniffen allen weiblichen Wesen unter 50 Jahren die Arme braun und blau, erzählten sich mehr oder minder starke, neu aufgewärmte alte Witze und zogen dann los, die reine Winterluft mit dem Rauch ihrer Zigarren und die Morgenstille mit dem Geknarre ihrer Stimmen erfüllend und sich freuend über den klaren, windstillen, schönen Tag, der so recht geeignet sei für den Hasenmassenmord. Dicht hinter dem Dorfe wurde der erste Kessel gemacht. Ein Waldhorn erklang. Schützen und Treiber setzten sich nach dem Zentrum in Bewegung, und das Kriegsgeschrei der rauen Kehlen dröhnte durch den Wintermorgen. Da wurden überall graue Flecke im weißen Schnee sichtbar, die sich zu Pfählen verlängerten, unschlüssig hin und her hobelten, wie besessen dahin rasten, und dann knallte es hier, blitzte es da, rauchte es dort, und ein Hase nach dem andern rückte zusammen, wurde kürzer, immer kürzer, blieb schließlich liegen, sprang noch einmal in die Höhe und lag dann ganz still. Andere schlugen im Dampf ein Rad, dass der Schnee stäubte, wieder andere liefen wie gesund weiter und fielen plötzlich um. Und immer enger wurde der Kessel, immer zerfurchter seine Schneedicke, von den Spuren des Hasen und den eingeschlagenen Schroten und hellrote Flecke und Streifen, sowie die dunklen Patronenpfropfen unterbrachen seine Farblosigkeit. Ein Leiterwagen nahm die toten Hasen auf, und es ging zum zweiten Kessel, und als der abgetrieben war, kam der dritte an die Reihe, und dann ging es zum Jagdhause vor dem Moore, wo der Wirt mit seinen Töchtern Bohnensuppe auffüllte und Glühwein einschenkte und Grog. Da gab es ein großes Erzählen hin und her, so daß Herr Markwart, der Heer, und Frau Eitel, die Elster, entsetzt aufstoben und es weit und breit herumbrachten, daß die Jäger wieder einmal da wären und schon 170 Hasen gemordet hätten. Mümmelmann hörte aufmerksam zu, als Frau Eitel das Herrn Luthals dem Würger erzählte, und er dachte sich, wenn sie schon so viel haben, dann werden die Schinder wohl nicht mehr hierher kommen. Und der flüsterte Judchen Flinkfut zu, bleib immer hübsch still liegen, mein Junge, mag kommen, was da kommen will. Wer sich nicht zeigt, wird nicht gesehen, und wer nicht gesehen wird, den trifft kein Blei. Es kam aber anders. Wieder klang das Horn. Schwere Not noch einmal, knurrte Jan unter seinem bereiften Bart her. Noch ein Kessel? Die Sonne geht ja schon in ihr Lager. Und ich glaube, die Bande kommt auf uns zu. Ein furchtbares Gebrüll erhob sich von allen Seiten. Der Boden dröhnte. Schüsse knallten. Ludien wollte weg. Aber der Alte rief, bliv liegen, du Döskop, denn wenn er erregt wurde, sprach er platt, was er sich sonst als unfein abgewöhnt hatte, und dann setzte er hinzu, man kann nicht wissen, was passiert, ich habe so eine Ahnung, als ob ich die Sonne nicht mehr aufgehen sehen soll, und nun höre zu, falle ich und du bleibst gesund, so rückst du in die Heide, bis du an den Heidberg kommst, wo die großmächtigen Steine aufeinander liegen. Da bist du das ganze Jahr sicher. Da kommt niemand hin, als die dämlichen Schafe und höchstens einmal Reinke Rottfuss, der alte Schleicher, der erzählt ganz gut, aber halte ihn dir 3 Schritt vom Leibe. Einem Fuchs darf man erst trauen, wenn er kalt und steif ist. Näher kam das Getrappel. Dichter folgten die Schüsse, hin und her flitzten die Hasen, kobolzten von den Dämmen auf das Eis der Teiche und blieben da liegen. Auf einmal schwoll das Gebrüll noch weiter an. »Der Voss, der Voss«, riefen die Treiber, und »Dom, Dom, Dom, Dom«, krachte es. Mümmelmann hörte es in den Brombeeren knistern. Etwas Rotes sauste über ihn fort, dann etwas Schwarz-Weißes, und dicht vor ihm schlug sich ein großer Hund den Fuchs um den Kopf. »Meinen Segen hat er«, dachte der alte Hase bei aller Angst. Doch im nächsten Augenblicke fuhr er aus seinem Lager, denn ein zweiter Hund kam an und wollte ihn gerade fassen. »Da löbt noch ihn«, schrien die Treiber, aber Jans war nicht umsonst bei seiner Mutter, der erfahrenen Gelke Mümmelmann, in die Lehre gegangen. Er schlug einen Haken über den anderen und hielt sich immer dicht vor dem Hunde, so daß kein Schütze zu schießen wagte. Auf einmal aber krachte ein Schuss, die Schrote schlugen pfeifend auf das Eis, der Hund jaulte auf und wütende Stimmen erhoben sich. »Junger Mann, Sie haben meinen Hund totgeschossen«, brüllte ein dicker Herr. »Ja, was kann ich dafür?«, rief der dünne Student. »Ich habe ihn nicht gesehen. Was hat der Hund auch im Kessel herumzubiestern?« Und der Dicke schrie wieder. »Er sollte den Fuchs apportieren. Der Hund hat mich 300 Mark gekostet.« Und der Student rief: 300 Mark? Na, der Ihnen das abgeknüpft hat, der wird schön gelacht haben. Ich habe den Hund ja arbeiten sehen. Hühnerrein war er, straßenrein auch, und Hasen hetzte er famos. Und wenn er auch nicht eingetragen war, ein ausgetragenes Biest war er doch. Und die Rassenmerkmale hatte er innerlich, wie die Ziegen den Speck. 300 Mark? Lächerlich! Sie meinen wohl Pfennige!« So ging es weiter, und keiner achtete auf Mümmelmann. Der machte, dass er fortkam, denn er hasste Zank und Streit. Ihm tat nur Luttchen leid, um den Jungen hatte er bange. Es dämmerte schon, als er an den Heidrand kam, und gerade dachte er, er wollte sich um die Lappen nicht kümmern. Da krachte es, und wie 20 Peitschenhiebe auf einmal fühlte er es in Rücken und Keulen. Das war der Jagdaufseher gewesen, der die Lappen aufrollen wollte. Jans fühlte, dass es mit ihm aus war, aber er kam doch noch vom Fleck und tauchte in der Dämmerung unter. Ihm war sehr schwach zumute, obgleich er gar keine Schmerzen hatte. Nur das Laufen wurde ihm schwer und das Atmen. Er kam noch bis zu dem alten Steingrab auf dem Heidberg, und da wühlte er sich in den weichen Sand, lag ganz still und äugte nach dem hellen Sternbilde, das über dem fernen Walde stand und ganz wie ein riesenhafter Hase aussah. Als der Mond über den Wald kam, da hobelte auch Luttchen Flinkfurt heran. Er hatte, so schwer es ihm bei seiner Angst auch wurde, seines Oheims Ratschläge befolgt und war gesund davongekommen. Der gute Junge war sehr betrübt, dass er ihn todkrank fand. Er rückte dicht an ihn heran und wärmte den Fiebernden. Als es vom Dorfe Mitternacht schlug, da wurden Mümmelmann sehr groß und starr. Er sah die Zukunft vor sich. »Der Mensch ist auf die Erde gekommen«, sprach er, »um den Bären zu töten, den Luchs und den Wolf, den Fuchs und das Wiesel, den Adler und den Habicht, den Raben und die Krähe, alle Hasen, die in der Üppigkeit der Felder und im Wohlleben der Krautgärten die Leiber pflegen, wird er auch vernichten. Nur die Heidhasen, die Stillen und Genügsamen, wird er übersehen, und schließlich wird Mensch gegen Mensch sich kehren, und sie werden sich alle ermorden. Dann wird Frieden auf Erden sein. Nur die Hirsche und Rehe und die kleinen Vögel werden auf ihr leben und die Hasen, die Abkömmlinge von mir und meinem Geschlecht. Du, Luttchen, mein Schwestersohn, wirst den reinen Schlag fortpflanzen und dein Geschlecht wird herrschen von Aufgang bis Untergang. Der Hase wird Herr der Erde sein, denn sein ist die höchste Fruchtbarkeit und das reinste Herz.« Da rief der Kauz im Walde dreimal laut: »Komm mit, komm mit, komm mit zur Ruh, zur Ruh, zur Ruhuhuhu. Und Mümmelmann flüsterte, ich komme, und seine Seher brachen. Ludjen hielt die Totenwacht bei seinem Oheim. 3 Tage und 3 Nächte blieb er bei ihm. Als er aber nach der 4. Nacht zurückkam zum Hünengrab, da war der Leib seines Oheim verschwunden, und Ludjen meinte, die kleinen weißen Hasen wären gekommen und hätten ihn weggeholt zu dem Hasenparadiese, wo der große weiße Hase auf dem unendlichen Kleeanger sitzt. Reinke Rottfossens Vetterschaft aber wunderte sich, dass der alte, dreibeinige, schwanzlose Heidfuchs, der immer so klapperdürr war, seit einigen Tagen einen strammen Balg hatte. Er hatte seinen Freund Mümmelmann bestattet auf seine Art. Ende von Abschnitt 16.